Studiozeit im Deutschlandfunk. Jazz ist eine alte Form schwarzer Musik. Hip-Hop eine recht junge. Seit gut 10 Jahren verbinden Künstler in den USA, in England, aber auch in Deutschland diese beiden Stile miteinander. Rainer Blome gibt in der folgenden Sendung einen Überblick über 10 Jahre Jazz mit Hip-Hop, Hip-Hop mit Jazz. Rapper und Hip-Hopper haben in letzter Zeit den Jazz wieder dorthin zurückgeführt, wo er ursprünglich hergekommen ist, bevor er dann jahrzehntelang sein elitäres Dasein in bestuhlten Konzertsälen fristete, zurück nämlich in die Tanzhallen. Möglich wurde das durch eine einzigartige Verschmelzung von Jazz-Elementen mit harten, punktierten Hip-Hop-Rhythmen. Möglich wurde das vor allem auch, weil sich in den letzten Jahren immer mehr Hip-Hop-Macher für Jazz und vor allem für den Bebop der 40er und 50er Jahre interessiert und per Sample-Technik kleine Schnipsel von bekannten, aber auch raren Jazzplatten in ihre Musik eingebaut haben. 1993 ist das Jahr, in dem dieses Jazz-Hip-Hop-Ding, für das es noch keinen offiziellen Namen gibt, seinen großen und breiten Durchbruch auf der internationalen Musikszene erlebte. Es ist mit einem Male sogar so populär geworden, dass man die Frage stellen muss, ob das eventuell nur ein kurzlebiger Modetrend ist. Wir stellten sie dem Sänger, Rapper, DJ und Produzenten Charles Peterson, der den Jazz-Hip-Hop-Mix im Wuppertaler Club Beatbox Ende der 80er Jahre kennen und schätzen gelernt hat und der jetzt mit seiner C-Funk-Band auf einer CD eine interessante eigene, nämlich deutsche Variante, vorgestellt hat. Ich denke schon, dass das mehr ist dadurch, dass sich diese ganze Geschichte seit mittlerweile mehr als 5 Jahren entwickelt, dass die angefangen hat so in England vor 88, als Charles Peterson und vorher noch Buzz Fee diese Geschichten versucht haben in die Clubs zu bringen und Buzz Fee schon längere Zeit mit großem Erfolg und bei so einem Liebhabererfolg und Giles dann auch geschafft hat, mit diesem eher witzigen Kürzel Acid Jazz auch Kids begeistern konnte für Jazz. Und das ging dadurch, dass es dann glücklicherweise auch in Deutschland die Beatbox gab und vor allem die Leute, die Beatbox gemacht haben, die das nach Deutschland importiert haben, war das von vornherein was Neues und was Experimentelles, was sich eigentlich bis heute weiterentwickelt. Und sagen wir mal so, glücklicherweise ist es so Zeitschriften wie Tempo nicht gelungen, einen so großen Hype daraus zu machen, dass das eine Eintagsfliege wird und in der nächsten Saison niemand mehr interessiert, sondern eigentlich ist es mittlerweile so, denke ich, dass seit dieser Hype vorbei ist, wird wunderbar mit der Musik und mit der ganzen Szene wunderbar gearbeitet. Ich denke nicht, dass sie so leicht verschwinden wird. Eher glaube ich, dass sie in eine andere Richtung aufgeht. In welche kann man nicht sehen. Also vielleicht gibt es Trendforscher, Sucher und Setzer, die das jetzt schon wissen. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber da, sagen wir mal so, Kids so aller Länder, egal ob in Deutschland oder Frankreich, England, Amerika, Japan, überall und auch in Spanien wird überall diese Musik gemacht. Und immer mehr wird sich auch richtig konsequent und mit Gedanken Hip-Hop-Leute arbeiten mit Jazz und Jazz-Leute wie Greg Osby arbeiten mit Hip-Hop. Und darum denke ich, wird sich das eher sehr positiv und langfristig entwickeln, als dass das morgen schon wieder vergessen ist. Ich denke, dass das Feld einfach viel zu groß ist, als dass man da morgen alles abgesteckt hätte. Interessanterweise wird die C-Funk-CD von Charles von der Plattenfirma in Richtung Jazz-Hip-Hop promotet, obwohl die Musik eigentlich mehr ist, nämlich auch Soul, Funk und Latin. Ich bin darum nicht damit zufrieden, weil ich selber mich versuche, von diesen Dingen abzugrenzen. Insofern, als dass ich sage, Acid Jazz steht für bestimmte Leute und Jazz mit Tess steht für eine bestimmte Personengruppe. Und wir mögen diese Musik, wir lieben diese Musik, aber wir machen eine eigene Musik. Und darum nenne ich diesen Kram C-Funk. Es hat eigentlich nichts mit Jazz mit Tess zu tun, wenig mit Acid Jazz zu tun, sondern eher so ein gemeinsamer Geist, der da existiert, der hat damit zu tun. Aber musikalisch eher ist unsere Geschichte eigentlich eher eine sehr eigene Geschichte. Charles und seine C-Funk-Band mit Try It Again Jam. Zwar verwendet hier Charles auch Samples, wenn auch in sehr subtiler Art und Weise, doch das meiste, vor allem gerade auch Bass, Gitarre, Keyboards und die Bläser, sind live eingespielt, bei Live-Auftritten also nachvollziehbar. Der erste Hip-Hopper, der dieses Konzept des Live-Spielens in die Tat umgesetzt hat, ist der Rapper und Produzent Guru gewesen, der zusammen mit dem DJ Premier die bekannte Hip-Hop-Formation Gangsta bildet. Aufgewachsen in den 70er Jahren, wurde Guru durch seinen Vater schon in seiner Kindheit mit Jazzmusik von Sonny Rollins, Errol Garner über Charles Mingus und Thelonious Monk bis hin zu den Big Bands und Miles Davis bekannt gemacht. Daneben aber beobachtete er auch sorgfältig, was die Popjazzer von damals, etwa Herbie Hancock, Roy Ayers, Donald Byrd oder Ronnie Laws gemacht haben. Und als er dann begann, sich selbst mit Hip-Hop zu beschäftigen, das war 1987-88, wurde ihm schnell klar, dass er etwas anderes haben wollte als die damals üblichen Samples von James Brown oder George Clinton. Keith Elam, wie Guru mit bürgerlichem Namen heißt, fand heraus, dass der melodischere und weichere Jazz sehr gut zu den harten Beats des Hip-Hop und auch zu seiner eigenwilligen Stimme passte. Und als der in Brooklyn lebende Rapper 1988 seine erste Single mit dem Titel Words I Manifest herausbrachte, arbeitete er ein Sample von Dizzy Gillespies Night in Tunisia da hinein. Auch mit Gangsta führte er diese Verbindung von Jazz und Hip-Hop per Sample-Technik weiter. Der große Durchbruch gelang dieser Hip-Hop-Formation mit einem Stück namens Jazz Thing. Entstanden in Zusammenarbeit mit dem Jazz-Saxophonisten Branford Marsalis als Titelsong für den Jazzfilm Mo Better Blues von Spike Lee. Und das war ein Stück, in dem Guru eine wahre Jazz-Sample-Orgie veranstaltete und Auszüge aus Originaltönen bekannter Jazzer sowie Bruchstücke aus allen möglichen Jazzstilen zu einer Collage verarbeitete. Und das klang 1989 dann so. I would like to play a little tune I just composed not so long ago. Miss Billie Holiday. The music called jazz. The great Charlie Parker, the one and only, a man of jazz. In the sounds of the African, or should I say the mother, bringing us back again from the drumming on the Congo. It came with a strong flow and continued to grow. Feet moved to the beat of the tabalo. Now gave the story and follow, for then it landed on American soil. Through the sweat, the blood, and the toil, it praised the Lord, shouted on chain games. Pain they felt, but it helped them to maintain. Scott Joplin's rags, Bessie Smith blues, St. Louis blues, they were all the news, ringing smooth in all the listeners' ears, fulfilling the needs and planting the seeds of a jazz band. King Oliver's group was a train coming through to Chicago, bringing a New Orleans groove. And when Satchmo blew, the audience knew Basin Street Blues was the whole house tune. It was music, great to dance to, great to romance to, with a lot to say to you, relaying a message, revealing the essence of a jazz band. In the 40s came bebop, the first bebop, the real bebop. So let me talk about Diz and Bird, giving the word, defining how a beat could be so complete. Playing with ferocity, thinking with velocity, about ornithology or anthropology, and even epistrophe. And this is real history, the loneliest monk, a melodious thump. No mistakes were made with the notes he played. His conception was recondite, a star glowing bright among dim lights. The critics did cite that he sounded all right. Charlie Mingus, such nimble fingers, dropping the bass all over the place. And Max Roach, cymbal socking, bass drum talking, snare drum rocking, restructuring the metaphysics of a jazz thing. That's who we'd like you to feel, that you've just walked in. You've been seated at the table, and now you're ready to listen to John Coltrane, a man supreme. He was the cream, he was the wise one, the impression of Afro blue and of the promise that was not kept. He was a giant step, and there was Ornette Coleman. He was another soul man, the original invisible, playing great music. I wonder why the bankers couldn't use it. Now listen, see, the real mystery is how music history created Paul Whiteman or any other white man, and pretended he originated, and contended that he innovated a jazz thing. Of course, the Griots knew the really blow, scheming on. Gegen Ende des letzten Jahres machte sich Guru nun ohne seinen Gangsterpartner DJ Premier daran, einen alten Traum zu verwirklichen, nämlich Hip-Hop mit live dazu gespieltem Jazz zu vereinen. Jazzmatazz nannte er dieses Fusionsprojekt und auch seine erste CD. Und dies ist im Moment auch der Name, unter dem die ganze Szene, wenn auch inoffiziell und unter Ermangelung eines besseren Namens, firmiert. Guru schrieb seine Raps und produzierte die zusammen mit den Beats und Breaks vor und holte sich dann, immer für jeweils einen Titel, eine Reihe bekannter Jazzmusiker, aber auch Sänger und Sängerinnen ins Studio, die dann im Playback-Verfahren ihre Parts dazu spielten bzw. sangen. Darunter waren mit dem Vibraphonisten Roy Ayers, dem Pianisten Lonnie Listen Smith und dem Trompeter Donald Byrd drei seiner Vorbilder aus vergangenen Pop-Jazz-Zeiten. Das Neue an Gurus Jazzmatazz-Projekt war auch, dass dies nun zum ersten Mal live bei Auftritten funktionierte. Mit unterschiedlichen Jazzern hat Guru mittlerweile zwei große Welttourneen absolviert und dabei bewiesen, dass mit Hilfe von Jazz der Hip-Hop in einer Live-Situation etwas anderes sein kann, als nur auf der Bühne herumspringende Rapper und einem DJ mit zwei Plattenspielern im Hintergrund. Zusammen mit einem anderen Fusionsprojekt, nämlich dem von Us Free, über das später noch zu sprechen sein wird, hat Guru damit dem Jazz-Hip-Hop 1993 zum internationalen Durchbruch verholfen, der sich mittlerweile auch in den Hitparaden niederschlägt. Er hat damit auch anderen Musikern, Rappern und DJs den Weg geebnet, es ihm nachzumachen. Yeah, I'm lounging. I got my man Donald Byrd on the horns. I wanna give a big shout out to my little man Nico. He's 2 years old. He's away visiting his grandma's, but I miss him dearly. If I rhyme this, you will find this situation shall advance. You could take a glance or dance. Elevated lyrics to arouse a crowd. Now tell me who's the man to show you how. Many legacies of brothers who get busy, and I do it fluid till the suckers get dizzy. Saying peace to the Blackbirds, 125th Street. And check the flow that's unique for lounging, lounging, lounging. Mellow out and just lounging, lounging, lounging. Mellow out and just lounging. Can't refuse this, never lose this. It's the choicest, cause my voice is the smoothest. Dominating to your voice, cause I've been around doing work, and so have tons of other jerk. Donald Byrd word on the track, quite exact, giving you the format, Jack. See, we gotta pave the way and display how to lounge in, just lounge in. Mellow out and just lounge in. Lounge in, lounge in, lounge in. Mellow out. I just lounge and lounge and today it outsells classical music. East to the pioneers, but I gotta try and clear my throat. Check out what I wrote. You can't tap into this unless you know the roots word shoot. Like life absolute for real. So now you got to know the deal. From lounging, lounging, just lounging. Mellow out and just lounging. Lounging, lounging. Mellow out, check it out. And lounging, lounging. Lounging, lounging, mellow out, and just lounging, lounging, lounging. East to Brooklyn, where I live, where I live. Realistic, kind of mystic. When I kick this, you should witness the slickness of the horn player and the dope rhyme sayer. Quite emotional and inspirational, philosophical and yes, very logical. Teaching you the method for lounging, lounging. Everybody knows they have times when they wanna just lay back, kick their feet up, you know, listen to some good music, and just lounge. That's right. I said lounge, I said lounge. Gurus Jazzmatazz hier mit dem Titel Lounging und dem Trompeter Donald Byrd als Begleiter. Us Free ist der Titel einer alten Blue Note-Platte des Pianisten Horace Parlan. Und Blue Note, muss man wissen, war in den 50er und 60er Jahren eines der wichtigsten Jazz-Labels und das von den heutigen Hip-Hopern am meisten verehrte und natürlich gesampelte. Bereits 1939 von den deutschen Emigranten Francis Wolff und Alfred Lion in New York ins Leben gerufen, hat die gesamte Jazz-Elite der damaligen Zeit für Blue Note Platten gemacht. Us Three nennen sich auch die beiden weißen Engländer Geoff Wilkinson und Mel Simpson. Die beiden DJs und Produzenten sind ausgesprochene Blue Note Fans und so verwenden sie in ihrer Musik ausschließlich Samples von Blue Note Platten. Aber sie lassen, wie Guru bei Jazzmatazz, auch Yatzer live dazu spielen. Doch die Geschichte, die hinter ihrem Erfolg steht, ist schon recht erstaunlich. 1992 hatten die beiden Engländer mit einer Platte in der Londoner Dance-Underground-Szene für Aufsehen gesorgt, indem ein Sample von Herbie Hancocks Cantaloupe Island verarbeitet war. Ein Stück aus den 60er Jahren. Die heutigen Betreiber von Blue Note, das mittlerweile einem internationalen Plattenmulti angegliedert ist, diese Blue Note-Leute also, bekamen über Umwege dieses Stück zu hören und hatten spontan die Idee, die beiden Engländer nach New York einzuladen und sie im umfangreichen Blue Note-Archiv nach geeigneten Samples forschen zu lassen, um dann eine ganze LP von Us Three ausschließlich mit Samples von Blue Note-Aufnahmen machen zu lassen. Und diese Tatsache kommt in der Welt der Musik-Samples einer Sensation gleich. Denn was bis dato illegal geschah und häufig auch wegen unerlaubter Verletzung von Urheberrechten verfolgt worden ist, wurde damit auf eine völlig legale Basis gestellt. Wurden die samplewütigen Hip-Hopper von den Urhebern der Originale immer nur als Diebe geistigen Eigentums verhöhnt, wurden sie hier zum ersten Mal dazu regelrecht eingeladen und aufgefordert. Herausgekommen ist dabei die Us-Free-CD Hand on the Torch, inzwischen zum Millionenseller avanciert, mit einem weltweiten Nummer-1-Hit im Angebot. Das schon beschriebene und eingangs auch auszugsweise gespielte Cantaloupe. Das war in diesem Sommer ein Urwurm, den man nicht nur in den einschlägigen Clubs, sondern überall und mehrmals täglich im Radio hören konnte. Hören wir aber ein anderes Stück aus dem Us-Free-Album mit Samples von einer alten Platte von Art Blakey und seinen Jazz Messengers und mit dem Rapper Kobe Powell, Just Another Brother. We'll be right back. When the smoke cleared, my man lost his crib and his bank. And may I ask a question? Who'd he have to thank? Well, anyway, now he's on a mission to get his spec. He thinks the only way to get it is to catch his wreck. He saw the bastard in the village on Astor Place. My man rolled up his fist and laid him to waste. Now he's getting 5 years, even though he got props now. But to you and me, he's just another brother on lockdown. Just another brother, just another, just another brother, just another brother. Auch wenn viele, die sich heute Jazz mit Tess oder Us Three anhören, vielleicht annehmen, dass die Fusion von Jazz und Hip-Hop etwas Neues, erst 1993 praktiziert sei, so ist sie im Grunde doch bereits so alt wie der Hip-Hop selbst, der ja bekanntlich Ende der 70er Jahre entstanden ist. Grandmaster Flash, einer der ganz Großen aus den Anfangstagen des Hip-Hop, als die Rapper und DJs noch auf primitivste Art ihre Musik in den Clubs der New Yorker South Bronx zusammenmixten und scratchten. Also an diese Zeit erinnert sich Grandmaster Flash, wenn er feststellt, dass er damals schon Musikfetzen von Bob James oder Donald Byrd bei seinen Mixen verwendet habe. Und auch den ersten Hip-Hop-Platten, die so ab 1980 veröffentlicht wurden, fügten Jazz-Einblendungen, Sample-Maschinen gab es ja damals noch nicht, dem rauen Hip-Hop mit seinem Straßenfeeling etwas Eleganz und Geschmack hinzu. Aber es war dann ein Jazzmusiker, nämlich der Pianist und Komponist Herbie Hancock, der Hip-Hop-Elemente erstmals konsequent in seine Musik einarbeitete und nicht nur als Dekoration. 1983 holte Herbie Hancock für sein Rocket-Projekt zwar keinen Rapper, aber mit Grandmaster DST aus der New Yorker Bronx einen DJ ins Studio, der mit seinen für damalige Verhältnisse ungewöhnlichen Scratches mit dazu beitrug, dass Herbie Hancocks Rocket zu einem millionenfach verkauften Nummer-1-Hit geworden ist und sogar mit einem Grammy Award ausgezeichnet wurde. Herbie Hancock und Rocket, der erste große Jazz meets Hip-Hop-Hit, entstanden vor jetzt 10 Jahren, also anno 1983. Gemeinsam konzipiert und produziert mit dem New Yorker Hans Dampf in allen Gassen, Bill Laswell, mit dem Musikcomputer-Spezialisten Michael Beinhorn von der Gruppe Material und dem Grandmaster DST mit seinen Scratch-Einwürfen vom Plattenspieler. Als Mitte der 80er Jahre die ersten digitalen Sample-Maschinen auf den Markt kamen, waren die für die Hip-Hopper regelrecht das berühmte gefundene Fressen. Getreu dem ursprünglichen Hip-Hop-Motto, nimm etwas Altes, Bekanntes und mach daraus eine neue Sache, brach mit dem Aufkommen dieser Sample-Maschinen ein neues Hip-Hop-Zeitalter an. Nun fiel die bis dahin praktizierte, mühevolle und häufig per Zufall entstandene Bastel- und Mischarbeit weg. Nun konnte jede x-beliebige Stelle aus einer alten Platte, selbst wenn sie noch so kurz war, mühelos per Sampler abgenommen, digital gespeichert und in jeder gewünschten Form in die Musik hineingespielt werden. Außerdem war man damit auch in der Lage, das Sample nicht nur original wie gespeichert zu verwenden, sondern es auch bis zur Unkenntlichkeit zu verändern. Und da der Jazz bei den Hip-Hopern in den USA schon immer als eine wichtige Inspirationsquelle angesehen wurde, entstanden in der zweiten Hälfte der 80er Jahre immer mehr Hip-Hop-Platten mit Jazz-Samples. Viele darunter, die zu Klassikern der Hip-Hop-Musik geworden sind. Run-DMC zum Beispiel verwendeten 1986 bei ihrem Peter Piper einen Percussion-Break aus Bob James' Mardi Gras. Und LL Cool J verlieh ein Jahr später seinem Going Back to Cali den besonderen Glanz mit einer growlenden Dixieland-Trompete. Jazz tauchte im Hip-Hop immer häufiger auf. Von einer alten Lonnie Listen Smith-Platte zum Beispiel samplete die Gruppe Stetsasonic die akustische Basslinie für ihr Talkin' All That Jazz. Und die Kanadier Dream Warriors nahmen eine ganze Platte auf, bei deren einzelnen Stücken sie Samples von Quincy Jones einsetzten. Auch die bereits erwähnten Gangsta versahen eine volle Platte mit Samples, die sie kreuz und quer aus der Jazzgeschichte zusammensuchten. Manu Dibango, Afrikas Musikstar Nummer 1, arbeitete mit dem englischen Rapper MC Mello zusammen und verwob dessen Raps in seinem Afro-Jazz. Und in England selbst waren es Gruppen wie Outlaw, Main Source oder Caveman, die Jazz mit Hip-Hop verwoben. Die Szene allerdings, die sich 1988 unter dem irreführenden Oberbegriff Acid Jazz bildete und zu der Bands wie die Young Disciples, Galliano oder die Brand New Heavies gezählt wurden, haben mit Hip-Hop weniger, dafür umso mehr mit Soul und Funk zu tun. Doch dann waren es wieder mal zwei Jazzer mit großen Namen, die neue Maßstäbe im Bereich der Jazz-Hip-Hop-Fusion setzten. Zuerst war es der Orchesterchef und Michael Jackson-Produzent Quincy Jones, der 1989 Rap und Jazz miteinander in einer aufwendigen und personalintensiven Produktion mit dem Titel Back on the Block verknüpfte. Da brachte er die Creme der New Yorker Rapper wie Kool Moe Dee oder Big Daddy Kane mit aktuellen Jazzmusikern, aber auch mit ausgesuchten Samples aus der Jazzhistorie zusammen und machte damit deutlich, dass die Rapper die wahren Jazzer von heute sind. Und obendrein prägte er damals einen Spruch, der in der Hip-Hop-Szene zum geflügelten Wort geworden ist. Jazz is the teacher, funk the preacher and hip-hop the grand decimator. Jazz ist also der Lehrer, Funk der Prediger und Hip-Hop der große Verbreiter. Dass das alles in irgendeiner Weise zusammengehört, zeigte auch Miles Davis bei seiner letzten, nicht ganz zu Ende gebrachten Plattenproduktion vor seinem Tod. In seinen letzten Lebensjahren hatte der Prince of Darkness ja immer wieder darauf hingewiesen, dass ihn am Hip-Hop ganz besonders das Street-Feeling, das rebellische und aufmüpfige und der unmittelbare und direkte Bezug zur Basis fasziniert hat. Und das ist ja etwas, das auch den Jazz während der Bebop-Ära ausgezeichnet hat. Auf seiner posthum veröffentlichten Platte Doo-Bop, die der Rapper und Produzent Easy Mo B mit Hip-Hop-Beats und Breaks versehen hat, legt Miles Davis seine getragenen, langgeschwungenen und oft melancholisch wirkenden Trompetenlinien in seiner gewohnten Manier. Doch es ist das Zusammenwirken von Trompete mit Hip-Hop-Rhythmen, die da etwas völlig Neues haben entstehen lassen. We'll be right back. Miles Davis und Easy Moby mit Mystery von der epochalen CD Doobop aus dem Jahre 1992. Bei uns in Deutschland ist eine Jazz-Hip-Hop-Szene gerade im Entstehen begriffen. Aber erstaunlicherweise hat sich ausgerechnet in Wuppertal sowas wie ein Kreativzentrum entwickelt. Und dabei hat sicher der Club Beatbox mit seinen Jazz- und Hip-Hop-Sessions, die dort schon regelmäßig seit 1988 stattfinden, sicht- und hörbare Pionierarbeit geleistet. In Wuppertal gibt's neben der C-Funk-Gruppe von Charles vor allem das Projekt Expos Jazz and Joy zu erwähnen, das von allem, was es in Deutschland auf dem Gebiet gibt, am weitesten fortgeschritten ist. Hervorgegangen aus der reinen Hip-Hop-Formation Exponential Enjoyment haben sich die Wuppertaler einer Jazz-Richtung angenommen, die normalerweise von den Hip-Hopern geflissentlich links liegen gelassen wird, dem Free Jazz der 60er Jahre nämlich. Expos Jazz and Joy entstand im Zusammenwirken mit zwei Aushängeschildern des deutschen Free Jazz, mit Bassist Peter Kowald und Saxophonist Peter Brötzmann, beide übrigens auch in Wuppertal ansässig. Dazu kommt noch aus dem Bereich der neuen Musik die Sängerin Sainko Namschilak. Der Sprecher der Gruppe, der Drummer und Ideengeber Götz Gottschalk, klärt auf, welche Bewandtnis es mit dem Expos Jazz and Joy Projekt hat und sagt außerdem seine Meinung zu der bereits eingangs aufgeworfenen Frage, ob der Jazz-Hip-Hop möglicherweise nicht einfach nur ein weiterer, kurzlebiger Modetrend sei. Wir haben die Platte eigentlich gemacht, bevor es diese ganzen anderen Dinger gab. Das Ding ist aufgenommen vor jetzt 2 Jahren und man kann einfach zurückverfolgen, wer möchte. Es gab nichts. Und unsere Idee war eigentlich ursprünglich, die Sache ist, wir kommen eigentlich, bevor wir Hip-Hop gemacht haben, aus den Bereichen so, ich zum Beispiel, Avantgarde Funk, No Wave Szene, diese ganzen Geschichten, James Hunt, Alma, Deep Funk, diese ganze Fraktion, Barry White and the Blacks und so, James White and the Blacks. Und was mich immer halt gereizt hat, als an den Free-Geschichten oder an den freien, überhaupt freie Musik oder so, ist die Energie, die drin steckt. Und was mich gestört hat, ist, dass die Energie kein Ziel erreicht. Für mein Gefühl. Beim Hip-Hop ist eine extreme Energie dahinter, weil ein extremer Hintergrund da ist, der die Musik hat entstehen lassen. Ja. Genau wie beim Blues extremes Gefühl da ist, und da, weil es im Prinzip die Musik der Sklaven war. Und Hip-Hop ist halt die Musik der unterdrückten Schwarzen jetzt des Amerika und äußert sich sehr intellektuell, mit einer ganz intellektuellen Wut. Natürlich auch mit Spaß, aber so. Und uns hat halt gereizt, und mich persönlich, weil ich Trommler bin, bevor ich Hip-Hop kennenlernte auch, die extreme Rhythmik des Hip-Hop, die ja eigentlich völlig, der Rhythmus der Musik ist extrem wichtig und der Rhythmus des Sprachgesangs ist extrem wichtig. Das heißt, wir haben eigentlich im Prinzip nur eine rhythmische Komponente und keine melodische. Und was mich halt interessiert ist, gibt man mit dieser extremen Rhythmik im Free Jazz die Basis, um die Energie zu richten, wie so ein Strahl. Und das ist uns, glaube ich, geglückt, weil die Free Jazz-Geschichten, die drauf sind, von Brötzmann, Kowald und dieser Sainko, die gehen so unheimlich nach vorne weg, dass man eigentlich bei den Platten, wo sie, oder den Sachen, wo man sie selber hört, selten findet. Weil einfach es fehlt irgendwie, es ist wie so ein Bild ohne Rahmen. Es fehlt irgendwie die Grenze, die es wirken lässt, für mein Ohr. Ich will damit nicht irgendwie die freie Musik irgendwie kritisieren, prinzipiell, nur für mein Ohr ist es fehlt einfach die Basis, um die Energie loszuwerden. Und das ist, glaube ich, auf dem Projekt geglückt. Generation conflict, positive subject, cause I ain't with it. Fighting a cause and an extra cause, and it's not what it all should be about. So don't be proud of your age, don't cause a rage. Use trust in the other as a gauge. If prejudice is behind, use your mind properly, and then you'll find out. Without a doubt, cooperation can and will satisfy and multiply. Try to accept every expectation clue. Youth stands for rule or stands for wise. Met the eyes between the generation like a new nation. Rising up, don't stop the development of understanding. Yes, the planning, a powerful project, including contact between the young and the old age. Yes, it's time, brothers and sisters. It's time to turn a page. Generation complete, a generation complete. How are you? Generation conflict, our generation contact. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah those who understand. It's not the age to let fate show up. You just don't know what. You better think well about it again. Yes, we agree with your plan. We do what we do cause we do what we can. Many referring to hip-hop as a copycat, but it ain't like that. Music out of samples, no disrespect. Bebop was taken to create jazz rock. Nowadays it's used to create R.A.P. Hey, hey, hey. What's wrong about that? What's wrong about that? On our long journey to find out our identity, general GDGT and go for my demand. Fat, acrobat, and then down for sure. Prejudice man, bringing together the father, then the son. I said this project contains one fact. A mixture, a color picture, don't lag. It's like this, it's like this. Generation contact. It's like this, it's like this. Generation contact. It's like that, it's like that. Generation contact. It's like that, it's like that. Generation contact. Ich bin die perfekte Einheit aus einem Körper und einem Gehirn, Bruder. Aber... Und zu guter Letzt trinke ich auf die großartige Kristalleinheit. Ich habe gelernt, mit ihr zu kommunizieren. Bevor mich Dr. Sung in meine Einzelteile zerlegte, erwarb ich ihre Dankbarkeit, weil ich sie zu den Kolonisten führte. Was meinst du, wie dankbar sie sein wird, wenn ich ihr das Leben auf diesem Schiff übergebe? Etwas Eigenartiges. Ich bemerke, dass Data auf einem Hyperraumkanal sendet. Ich weiß, dass er einige Nachforschungen wegen Dr. Sung anstellt. Trotzdem. Wesley? Sieh nach, was Data macht. Ganz diskret. Ja, Sir. Kristalleinheit. Wenn du auf diesem Schiff eintriffst, gebe ich mich dir als der Android namens Data zu erkennen. Ende der Übertragung. Herein, bitte. Gut, dass du gekommen bist. Law hat mich plötzlich angegriffen. Ich musste ihn abschalten. Warum hat er das getan? Er hat bemerkt, dass wir ihn mit Hilfe von Sensoren kontrollieren. Ich imitiere seine Mimik. Habe ich's richtig gemacht? Sie sollten ihn besser nicht imitieren. Einen Augenblick lang dachte ich, Sie wären wirklich Law. Wissen Sie, es fällt mir nämlich ausgesprochen schwer, Sie beide auseinanderzuhalten. Ja, kein Wunder. Wir wurden vom selben Konstrukteur erschaffen. Bitte informiere den Captain, dass ich ihn in Kürze über alles unterrichte. Aye, Sir.